Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern mit David Hein und Robin Blase, auf den ich richtig, richtig sauer bin. Und ihr wahrscheinlich genauso. Ich habe letzte Woche ganz viele Leute gelesen, die gesagt haben, wo ist die neue Folge Lästerschwestern? Ja. Robin, bitte erklär dich doch mal. Ich war krank. Ich habe wirklich, also ich habe sehr stark husten müssen und einmal. Und dann habe ich mich erstmal eine Woche ins Bett gelegt. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ja, ich bin mir nicht sicher, über wen wir dann heute lästern, über dich oder über deine Krankheiten oder doch lieber wieder über all die YouTuber da draußen. Ja, also es war wirklich ganz schlimm, weil ich war in London. Ich habe meiner Freundin letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt, dass wir dieses Jahr zu ihrem Geburtstag in London uns das Harry Potter Theaterstück angucken. Das ist gewagt. Man weiß ja mal nie, wie lange ist man noch ja, zusammen ja, mit der Freundin. Wir haben ein Kind, deswegen war es relativ klar, dass das Man muss ja. Ja, nein, wir lieben uns ganz, ganz, ganz dolle und haben uns das Harry Potter Theaterstück angeguckt. Und am Tag davor bin ich krank geworden. Und dann waren wir halt so in London und haben erstmal den ersten Tag in London einfach nur im Bett verbracht mit Kind. Aber das Theaterstück war gut, ne? Aber das Theaterstück war super. Ja. Also jetzt, das ist jetzt zum ersten Mal in der Geschichte von Lästerschwestern, dass wir nicht lästern, sondern was loben. Aber das Harry Potter Theaterstück. Lass uns nicht erst anfangen damit. Aber eine Sache muss man sagen, es ist wirklich einfach magisch. Die Story von diesem Theaterstück ist eher mittelmäßig, aber das wusste man ja schon vorher schon. Wie auf Basis des Buches. Das war doch im Grunde, das Buch ist doch das Drehbuch des Theaterstückes gewesen, was sie genau, es gibt, das Buch gibt es schon, das haben ja viele kritisiert. Ich kritisiere es auch immer noch. Ich finde, es ist nett, ich mag. Ich habe ja damals auch eine Review gemacht und fand's toll, aber es hat immer noch, es ist nicht so wie Harry Potter. Also es ist schon sehr Fanfiction-mäßig. Das kann man mögen, aber in dem Theaterstück, da geht es gar nicht so richtig um die Story, sondern es geht eher um die Magie, die da auf die Bühne zaubern. Und es ist halt wirklich wie so eine David Copperfield-Zaubershow. Ah, okay. Nur dass David Copperfield, der baut halt die ganze Show da drum, die ganze Zeit so, und jetzt kommt so ein Trick und was auch immer. Und da passiert es halt einfach mitten in der Story. Also einfach plötzlich passieren da Dinge und du guckst dir das als Zuschauer und denkst, wie haben die das jetzt gerade gemacht? What the fuck? Mhm. Und das ist halt echt geil, wenn einfach so nebenbei einfach so krasse Zaubertricks gemacht werden auf der Bühne, aber überhaupt nicht darauf hingewiesen wird, wie so, oh krass, wir machen jetzt einen großen Trick, sondern es passiert einfach. Du denkst dir gerade nur so, hä? What? Hä? Ist der gerade einfach verschwunden? Hat er sich plötzlich einfach gerade die Kleidung gewechselt? Ist da plötzlich gerade einfach irgendwas geflogen? Wie haben die das gemacht? Oh, wie kann es sein, dass Hugh Jackman plötzlich doch wieder da ist? Ja, das ist wirklich wie The Prestige. Ich glaube, die bringen die alle um, die Schauspieler. Das ist der, ja, das kann gut sein. Wie hieß das Ding nochmal? Der Titel des Harry Potter and the Cursed Child ist der. And the Cursed Child, okay. Ja, jetzt habt ihr hier den Tipp. Allerdings glaube ich, zumindest letztes Jahr war es so, dass du Tickets wirklich nur kaufen konntest und dann waren die ausverkauft für ein Jahr und dann hast du, wenn du Glück hattest, ein Jahr später endlich die Dinger. Wie sieht es denn jetzt gerade mit der Ticketlage aus? Ich weiß es nicht, ich habe die halt von dem Jahr gekauft. Okay. Kann gut sein, dass es immer noch so ist, ich weiß es nicht. Wenn ihr jetzt den Code Lästerschwestern bei Eventim eingibt, dann bekommt ihr gar nichts. Absolut nichts. Absolut gar nichts. Ja. Ja, wir haben uns in diese Woche so ein bisschen Zeit genommen, zu überlegen, wie wir diesen Podcast vielleicht so ein bisschen strukturieren können. Auch für Leute, die eventuell nicht so deep im YouTube-Game sind wie wir. Ja. Und haben uns überlegt, wir machen vielleicht so ein paar Kategorien einfach auf. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur. Und eine der ersten Kategorien ist, wir stellen euch einfach jede Woche einen neuen YouTuber vor. Damit ihr im Laufe dieses Podcasts auch einfach noch mehr versteht, wer hier wer ist und wer gerade mit wem Beef hat und warum. Und dann seid ihr auch ganz deep in diesem YouTube-Game. Wir haben tatsächlich, das habe ich jetzt immer wieder auch gehört, auch im privaten Umfeld, Hörer dazu gewonnen, die uns jetzt vielleicht nicht so wirklich kennen und vor allen Dingen dieses ganze Business nicht so richtig kennen. Und dann immer wieder sagen, ja, ich kenne die YouTuber alle nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben hier jede Menge YouTuber-Literatur zu liegen. Unter anderem das Buch von Mr. Trashpack, in dem steht, wie wird man ein berühmter und bekannter Influencer? Daraus werden wir euch in den nächsten Wochen sicherlich auch das ein oder andere, den ein oder anderen Tipp mitgeben können. Ich habe von Freunden die Sami Slimani-Bibel das Slimani-Prinzip bekommen, wo ihr dann in den nächsten Wochen immer wieder auch Lebensweisheiten bekommt, die euch besser machen, zu besseren Menschen machen und hoffentlich auch euer Konto zu besseren Kontos machen. Und hier liegt uns vor uns gerade das YouTuber-Jahrbuch, powered by StarsTube. Das ist ein Jahrbuch, so wie man das aus der amerikanischen Highschool kennt, wo einfach wichtige Events aus dem Jahr 2017 zusammengefasst werden. Achtung, halt dich fest. Ja. Am 23.04.2016 hat Herr Newstime ein neues Intro bekommen. Krass. Wirklich da, aber so geht das die ganze Zeit. Also wirklich nach Datum und Monat geordnet und dann haben sie sich da wirklich die krassesten Sachen aus dem Jahr. Falls ihr dachtet, das, was wir in den letzten Wochen hier schon so berichtet haben, noch banaler und uninteressanter geht es eigentlich nicht. Ja. Nein, holt euch das Buch von Starstube. Starstube, um das mal zu erklären, es ist vor 2 oder 3 Jahren gab es so diesen Run auf das Thema YouTube und die ganzen Influencer, wo dann auch die Printpresse dachte, boah, wir müssen unbedingt, die Bravo hat dann, ich glaube, die hat die Star, ich weiß nicht, wie heißt die Bravo-Ausgabe von denen, ist das vielleicht sogar die Stars Tube? Nee, das ist irgendwie Bravo Tube Stars. Ah, stimmt, die Tube Stars. Die Tube Stars. Es gab genau 2 Möglichkeiten, Stars Tube oder Tube Stars, beides ist jetzt genommen. Bravo Tube Verdammt. Stars. Und da ist es halt tatsächlich so, da ist dann alle 2 Wochen entweder Bibi oder die Lochis oben vorne offen oder gerade auch Lukas Rieger ganz viel auf dem Cover und innen drin hast du dann auch so, Bibi gibt ihre Tipps, wie macht man sich das Arschloch, dass es nicht mehr dreckig ist. Ja. Oder die Lochis, ihr Weg zum Erfolg, beziehungsweise zu aknefreien Gesichtern. Und hier ist es jetzt bei der Starstube ähnlich und die hat jetzt dieses Jahrbuch rausgebracht. Wen, Robin, stellen wir denn heute vor? Heute haben wir Avive HD, den kenne ich selber auch gar nicht. Oh, du kennst ihn nicht, nee. Gut. Ja, also er hat hier am 9.4.2016, das ist übrigens von 2016, das ist noch älter, als ich dachte. Das ist letztes Jahr erst rausgekommen, Ende letzten Jahres, aber ist eigentlich komplett 2016. Mit seinen Videos war Avive HD zuletzt gar nicht mehr glücklich. Kaum Klicks, keine aktiven Zuschauer, deswegen kenne ich ihn noch nicht. Er ist einfach nicht bekannt genug. Ja. Und das trotz Clickbait-Titeln. Oder wird die aber hart gedisst in der Starstube? Na, wobei, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich Kritik bei denen ist. Aber damit ist jetzt Schluss, seit dem 9.4., er kehrt zu seinen früheren Formaten zurück und die Klicks gehen wieder in die Höhe seit dem 9.4.2016. Das überprüfen wir jetzt hier live in der Sendung, damit ihr Stimmt auch auf denn? Dem Laufenden seid. Wer ist denn Avive HD? Also Avive HD, um das mal zu sagen, ist ein Gaming-YouTuber, der zu der, ich würde sagen, assigeren Truppe gehört, die so, so Marke Revi Inside, die sich irgendwie anbrüllen. Und ich glaube, der hellste ist er auch nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist so den Eindruck, den ich hatte. Ich habe ihn nämlich mitbekommen, weil er irgendwie vor einer Weile, das glaube ich jetzt auch schon 2 Jahre her, hatte er ein Placement gemacht für ein Eis. Und zwar für die Suck It Eis. Löffel. Vielleicht kennst du die, vielleicht habt ihr davon die auch sind schon mal. Die sind ganz, ganz früh schon in diesem Influencer-Marketing-Ding drin gewesen, haben ganz früh schon auf YouTube Werbung gemacht für ihr Alkohol-Eis. Also ich war Eis auch tatsächlich mal in so einem Video drin. Ach, geil. Aaron Troschke hat mich, als der nämlich anfing mit seiner Reach Hero-Plattform, so eine Marketing-Plattform, wo er quasi sich die meisten Product Placements selber in die Schuhe schiebt. Wir müssten mal auf seinen Kanal gucken, da hat er ja, jedes Video ist mittlerweile gesponsert bei ihm und das sind alle Sponsorings, die er sich selbst in die Tasche schiebt und da war eins der ersten war dieses Suck It Eis, dass er mit mir dieses, es gibt ein Am-Battle, wo wir uns Videos von Marie Meinberg oder von Nilam oder so angeguckt haben und immer dann, wenn sie Am sagen, musste die ein Eis essen. Genau, und unter einem meiner Videos, man hört das ja bei mir schon raus, auch ich sage relativ viel Am. War dann tatsächlich das war perfekt. Und da hatten wir dann halt immer dann einen Shot trinken müssen. Und da war es tatsächlich so, dass wir dann gesagt haben, entweder Shot oder einmal am Suck It Eis lutschen. Mhm. Das Problem war, dass wir schon bei dem Video von Marie, weil die ja auch so ist wie ich zum Beispiel, dass sie in den Videos damals noch, wenn wir auf der Couch, als ich auf der Couch gesessen habe, auch nicht geschnitten haben. Dadurch waren wir bei Maries Video schon so betrunken, dass danach nichts mehr ging. Also wir hatten so viele Shots-Intus, dass ich dann sagen musste, ey, Aaron, wir müssen jetzt umstellen auf Wasser. Und dann habe ich mir in meine Shotgläser einfach Wasser reingemacht, statt hartem Alkohol. Und wir haben an diesem Eis dann gelutscht. Und hinterher ist dann halt, aber kam Aaron auf mich zu und meinte so, ja, Suck It möchte halt gerne, dass wir das bewerben und dass Suck It im Titel steht. Und dann habe ich mein Video zurückgezogen, habe das nicht veröffentlicht, er seins aber schon. Und in diesem Lauf, den Suck It da offensichtlich hat, war auch Avive HD drin. Nun hat Avive HD aber eine sehr, sehr junge Zielgruppe und hat dann einen richtigen Backlash für bekommen und hatte sich versucht dann zu erklären in einem Video, in dem er dann sagte, ja, aber Leute, ihr wisst doch, also ne, ich wollte das Eis ja nur vorstellen, ich wollte euch ja gar nicht zum Alkohol verlocken und hat da ganz offensichtlich nicht so richtig verstanden, was die Leute von ihm wollten und dass seine, damals war bei den Leuten schon nicht klar, dass sie eine Verantwortung haben ihrer Zielgruppe. Das war damals den Leuten noch nicht klar. Inzwischen ist das inzwischen ist das noch weniger klar. Aber dadurch wurde er mir bekannt, weil in diesem Video, das habe ich dann auch, das ist das Einzige, was ich von ihm dann mal zu Ende geguckt habe, merktest du so, oh, das ist so ein Stammelschlachtfest. Da habe ich nicht richtig verstanden, was er von mir will. Der macht jetzt, der Typ hat 864.000 Abonnenten, also offensichtlich irgendwann stehen geblieben, weil er ist einer der Frühen und macht so Sachen, macht Videos wie Junge wirft Stein auf Lamborghini, ist das aktuellste Video, in dem er... Also Content mit Content von anderen Content-Leuten. Ich kann es nicht sagen, vielleicht hat er sich selbst auch einen Lamborghini gekauft und... Hat einen Stein aufgeworfen, ne? Ansonsten macht er YouTuber am Minecraft-Skin erraten, ist ein Video. Nur 62.000 Mal gelesen, also offensichtlich... Gelesen? Ist das ein Blog? Nicht Lachen-Challenge... Bibis Beauty Palace ist hier eine Sache, die angeboten wird. Sind meine Eltern dumm? Ist ein Video. Noch eine Nicht-Lachen-Challenge. Also, das ist halt, ne, hättest du eher das Comeback? Offensichtlich macht er halt so Formate. Es ist wieder soweit. Ist das normal? Ja. Na gut, also wir haben euch RBIFHD vorgestellt, einen Kanal, den ihr euch ja mal angucken könnt, weil es tatsächlich oder auch passiert. Nicht. Oder auch nee, nicht. Auch nicht. Wieder was gelernt. Wir haben einen neuen YouTuber kennengelernt, ganz toll. Ich würde sagen, wir gehen über direkt zur nächsten Rubrik. Wir sind hier super, super schnell. Und zwar gibt's ein Update. Ja. Ein Update zu einer Story, die wir in der Vergangenheit hatten. Und wie könnte es anders sein? Ich glaube, von 6 Folgen Lester-Schwestern ging es jetzt in 3 um Logan Paul. Es geht wieder um Logan Paul. Und mittlerweile nervt er mich. Also er nervt richtig hart. Mich nervt aber auch so, dass jeder dieses Thema jetzt so abgrast, dass ich hatte neulich einen Tweet gelesen von meinem Kumpel Tino, der meinte, wurde eigentlich die Schwester von Logan Paul schon vor die Kamera gezerrt und ausgeschlachtet, weil jetzt ja nun wirklich jedes Detail von Logan Paul schon in der Presse ausgewirkt wird. Ja, und was er dieses Mal gemacht hat, er hat auch wieder was ausgewirkt, nämlich einen neuen Content, in dem er 2 tote Ratten getasert hat. Also mit so einer Elektropistole. Das hab ich gar nicht gesehen. Also wirklich Qualitätscontent hoch 3. Vor allem nach einem Selbstmordvideo und nach diesem ganzen Tamtam, das er drumherum gemacht hat, zu denken, weißt du, was geil ist? Tote Tiere. Ist nicht so schlimm, wie die Leichen von toten Menschen zu zeigen. Also springe ich mal schnell auf den Zug auf. Ja. Das ist zum ersten Mal jetzt tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, bei YouTube saß jetzt irgendjemand und hat gesagt, jetzt reicht's. Ja. Ja, also das ist jetzt wirklich zu viel. Also wir haben dir wirklich alles gegeben, wir haben dich verteidigt, wir haben Statements rausgebracht, die völlig nichtssagend waren, um irgendwie zu verschleiern, dass wir dich nicht wirklich bestrafen. Und dann kommst du von hinten, machst so ein, ey, ich spende 1 Million für Selbstmord etc. Opfer und mach eine krasse Doku darüber und so weiter. Und ein Video später, nachdem du irgendwie so einen Sinneswandel hattest, gehst du hin und taserst tote Ratten. Fick dich einfach. Wir nehmen dir jetzt die Monetarisierung weg. Und jetzt haben sie tatsächlich seine AdSense-Monetarisierung abgeschaltet, zumindest temporär. Ich wollte es erst gar nicht glauben, weil er dazu kein Video gemacht hat. Also ich habe bei ihm auf dem Kanal und ich dachte ja, er würde das am ehesten mit so einer Sadness-Real-Life-Story irgendwie ausschlachten. Aber es gab einen Tweet von YouTube selbst wohl, in dem sie halt sagen, temporär, natürlich temporär, weil klar, YouTube schneidet sich ja zu sehr ins eigene Fleisch. Ich weiß ehrlich gesagt die genauen Zahlen nicht, da bist du, glaube ich, ein bisschen firma. Wie viel Prozent bekommt YouTube eigentlich von den tatsächlichen 45%. Ja. Das heißt, wenn ich hatte neulich eine Zahl gehört, ich weiß nicht wo, aber da hieß es, dass Logan Paul im Monat wohl 1 Million US-Dollar mit. Ja, auf solche Zahlen kommen wir gleich später nochmal zu sprechen. Aber das kann gut sein, in den USA sind die TKPs auch höher und der macht ja wirklich. Also hunderte Millionen Views. Der macht ja also am Tag, glaube ich, der macht pro Tag ein Video, glaube ich. Und da sind zum Teil 14 Millionen Views einem Tag. Plus Archivviews und so weiter. Also es kann schon sein, dass der mehrere hundert Millionen Views macht. Und dann kann das kann schon sein mit amerikanischen TikTok. Das heißt, 45% davon sind sehr, sehr viel Geld. Das ist halt, dann kriegen die halt einfach 450.000 Euro dafür. Ja. Dollar. Sehr, sehr krasse Nummer, wenn du überlegst, dass sie sich da jetzt das Geld irgendwie auch abschneiden. Aber natürlich Wobei man dazu sagen muss, das mag so aussehen von außen, aber YouTube hat ja so viel Content, so viele Videos, die da hochgeladen werden, die sind ja nicht ausgebucht. Die haben ja nicht unendliches Kontingent an Werbung. Das heißt, wenn sie die Werbung bei ihnen nicht schalten, heißt das nicht, dass das Geld weg ist, Weil die Werbetreibenden geben das Geld ja trotzdem aus bei YouTube. Das wird halt dann nur woanders ausgestrahlt. Vielleicht mit niedrigeren TKPs, aber das sollte trotzdem am Ende des Tages, das Budget geht ja nicht weg von Wobei er doch einen speziellen Deal hat, glaube ich. Er hat doch. Er ist in diesem Preferred-Programm, aus dem ist er aber schon rausgeschmissen worden jetzt vorher. Weil da kriegt er ja nochmal gesondert, ich glaube, da ist es ja so, dass die Werbetreibenden dann gezielt sagen können, genau. Ich will zu Logan Paul. Ich will zu dem guten Content. Er ist tatsächlich in einem Programm gewesen, das die höchste Qualität von YouTube-Content ausgewertet. Ich habe jetzt im Zuge dessen mir ja mal ein paar Videos von ihm angeguckt, unter anderem das Video, wo er zurückkehrt. Da wacht er dann so am Strand mit Bart und so halb als Nackedei auf. Und was das für ein Gebrülle ist, das erinnerte mich an die Zeiten von Let's Draw von Ape Crime zurück, wo ich jedes Mal dachte, die kriegen da jetzt gerade mitten vor mir einen Schlaganfall in dieser Sendung und ich kann nichts tun und nicht helfen, weil die das Video offensichtlich trotzdem mehr oder hochgeladen bekommen haben. Das ist bei dem auch so. Das ist ja, der ist ein erwachsener Kerl und schreit sich da einen ab. Da Wahnsinn. Ja. Aber das ist dann offensichtlich genug für YouTube Preferred gewesen. Ja. Bin ich sehr gespannt, so was das jetzt macht, weil das ist ja das, was wir alle immer schon gefordert haben, dass wir gesagt haben, Konsequenz. Macht doch mal was, macht doch mal, zieht doch mal wirklich einen Strich drunter, damit es nicht immer auch so aussieht, dass dieser Protektionismus dann passiert, ne? Dass du zum Beispiel, wir haben es ja hier in Deutschland immer wieder gesagt, dass eine Katja Krasavitsch so weitermachen kann, wie sie es tut. Also der Kanal Katja Krasavitsch ist ja jetzt aktuell nur noch eine Marketingplattform für Pornoseiten in Deutschland. Ja. Also sie macht jetzt irgendwie, habe ich gerade gesehen, mit Michaela Schäfer jetzt auf Fandorado oder irgendeiner Pornoseite. Fandorado hat sie schon seit längerem einen Deal. Ich weiß von Aaron, dass sie wohl auch seit längerem tatsächlich überlegt, in diese Pornonummer einzusteigen. Also ob sie da, sie hatte ja mal irgendwie sogar ein Bild oder ein Video gepostet, wo sie nackt auch zu sehen ist und sie wollte da tatsächlich mehr machen. Aber sie hat jetzt auch ein Porno gedreht neulich, aber als Regisseurin. Ah, okay. Das hat sie auch irgendwie, den konntest du dann auch nur angucken auf ihrer speziellen Bezahl-Website oder was auch immer. Das ist halt, ich meine, das mal wirklich von der, mal weggeschoben. Wir haben es ja schon mal neulich gesagt, dass das größere Problem eher ist, dass die Art und Weise, wie sie ihre Videos anpreist, oftmals verfälscht sind. Und das eigentlich gegen die YouTube-Richtlinien verstößt. Ja, genau. Also, eigentlich steht da drin, dass solche, also obszöner Inhalt, Nacktheit in dieser Form sozusagen eigentlich nicht zugelassen ist. Man kann einen da Brüde nennen. Ich glaube, das Problem, wir haben das ja schon mal angesprochen, ist ja auch, dass ein Großteil der Zuschauer, die eben auf ihre Inhalte treffen, auch sehr jung sind. Dass es ihnen vielleicht, genauso wie was der Pornografie ja auch nachsagt, vielleicht jungen Menschen ein falsches Bild von Sexualität gibt. Und gerade halt auch jungen Mädchen vielleicht ein falsches Bild davon gibt, was es bedeutet, sozusagen sexy zu sein und was Männer von einem erwarten und was auch immer. Also weil die Art und Weise, wie Katja Krasavitsch darüber redet, wie man sich als Frau präsentiert, dass wenn man sich mal in Instagram-Kanal anguckt oder guckt, wer in ihren Videos sozusagen als Fans auf sie zukommt, das sind ganz oft super junge Mädchen, super die mit ihr Fotos machen. Da frage ich mich, woher kennen die? Weil die ihre Inhalte gesehen haben auf YouTube. Ich hatte das ja für meine Bestandsaufnahme damals gemacht, dass ich auf Instagram mal durch ihre Follower durchgegangen bin und das ist alles Kinder gewesen, alles Kinder. Und ich meine, man sagt ja sowieso, dass Pornos ein sehr ich will mich da gar nicht einreihen, weil ich ein Porno-Verfechter tatsächlich bin. Aber ich auch. Also Pornos sind einfach toll. Ja, ich finde so für erwachsene Leute, die in deren Hände das auch gehört. Auch für Teenager, wenn sie die nötige. Das Problem daran ist, und da gebe ich schon tatsächlich auch der Forschung recht, die sagen, dass sie im Kopf eine ganze Menge kaputt macht. Weil ganz viele junge Männer, ich höre das von Frauen auch tatsächlich, denken halt, sie sind endlich in einem lebenden Porno und machen Dinge mit der Frau, die sie irgendwo mal in einem Film gesehen haben und denken, boah, der spritzt sich jetzt direkt beim ersten Mal Sex ins Gesicht. Ne, dieses typische, also dieses, was es früher mal auch war, Liebe machen, ist tatsächlich wirklich nur diesem wilden Triebe ausleben gewichen, was auch mal gut sein kann. Auch ich mag das und ich habe zum Beispiel auch sehr gerne wilden und dreckigen Sex. Wir entwickeln uns hier gerade tatsächlich zu Sexvergnügen. Heißt ja nicht mehr Sexvergnügen. Besser als Sex. Ich habe mit Ines übrigens die Tage gesprochen, die meinte, wir machen mal einen Crossover. Ja, geil. Ja, sie kommt mal vorbei zum Lästern und wir gehen mal zu den Mädels und reden über Sex. Sehr gut. Oder könnten wir das Thema noch mal ausweiten, aber um das hier nur kurz abzuschließen, ich glaube auch, dass es echt uncool ist, wenn man sehr, sehr junge Kids auf eine Pornoplattform locken lässt, die dann eigentlich auch gar nichts machen können, weil sie noch nicht 18 sind, sich wahrscheinlich vom Papa die Kreditkarte klauen, um dann die ersten Knüppelfilmchen zu gucken, um dann hinterher zu denken, also meiner Freundin muss ich erstmal vorher ins Gesicht boxen, damit es schön geil wird. Und vielleicht da ist so viel falsch dran. Jetzt sind wir wieder abgekommen vom Thema. Aber das ist das eigentliche Problem an Katja Kasavic. Genau. Und deswegen, also ich find's ganz toll, wenn YouTube, also entweder diese Richtlinien abändert und sagt, ey, wir finden es voll okay, wenn Leute Werbung für Pornoseiten machen, dann ist wenigstens klar, was sie wollen. Aber solange die Richtlinien auf der Website stehen und steht, man darf das nicht, und dann aber niemand dafür bestraft wird, ist dann aber wieder in anderen Bereichen dann doch Strafe gibt für irgendwelche anderen Sachen, und es überhaupt nicht einsehbar ist, wann es Konsequenzen gibt und wann nicht und für wen. Und wir hatten das ja neulich auch bei dem Logan Paul, dass dann jemand anderes tatsächlich einen Strike bekommen hatte, weil er eine Parodie davon gedreht hat und so weiter. Also, wo dann halt völlig unklar ist, so, warum werden jetzt Leute sozusagen manchmal bestraft und manchmal nicht? Ich glaube, das größte Problem ist halt, dass es für Moral kein richtiges Regelwerk gibt. Du hast beim Fußball zum Beispiel, wenn du einen mit einer Blutgerätsche wegknüppelst, dann ist das ein klares Foul, und ne, damit mittlerweile bekommst du Sperren, es gibt Geldstrafen, du wirst vom Platz verwiesen, ne, solche Sachen. Wenn du dich da daneben benimmst, dann bist du halt raus. Im E-Sport, selbst beim Gaming ist es so, wenn du durch Wände gucken kannst und jemandem drei Wände in den Kopf schießt, dann ist das Cheating, dann wirst du aus dem Spiel geschmissen. Überall gibt es diese klaren Abgrenzungen und dann halt eben auch klare Richtlinien und klare Strafen. Bei YouTube gibt es das nicht, weil da A, müsste es jemand Menschliches geben, der diese Videos tatsächlich guckt. Aktuell ist es aber nur, dass es einen YouTube-Roboter alles abklopft, dass da A, keine Titten drin sind und B, nicht irgendwie geklauter Content. Und selbst wenn dieser Mensch dann drüber guckt, wer weiß, ne, vielleicht sitzt da ja irgendein Nazi, denkt sich so, haha, Sieg Heil, das Video finde ich jetzt gar nicht rechtsradikal, keine Ahnung, warum das eingereicht wurde oder so. Ich meine, es gibt ja klare Beispiele, hier in Deutschland hatten wir es früher mit Julians Block, der irgendwie die Juden, den Holocaust irgendwie geleugnet hat, oder beziehungsweise zumindest ein satirisches, Witz drüber gemacht, satirisches Element, wo dann Leute sagen, nee, geht nicht klar. Und ich meine, da gab es ja klare Regeln, und zwar hat ein Gericht entschieden, dass es Volksverhältnis war. Ja. Punkt. So, aber dann muss natürlich erstmal ein Gericht entscheiden. Und das ist das Problem. Das ist wie wenn du auf die Straße gehst und dann kann dir auch nicht jeder direkt aufs Maul hauen. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema für YouTube auch. Zumindest ist es gut, wenn sie hinterher dann mal was sagen, auch wenn es hier in dem Fall jetzt erst im dritten Schritt war. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass sie mehr konsequent gegen Sachen vorgehen, und das ist der nächste Punkt, einfach transparenter auch kommunizieren und sagen, warum machen wir jetzt das und das nicht und so weiter. Und das haben sie angekündigt, dass das für 2018 ihr Nummer 1 Thema ist, mehr Transparenz zu zeigen. Bin ich sehr gespannt drauf, ob das tatsächlich dann auch Ich hoffe, sie machen das wie Studio 71. Studio 71 schickt nämlich mittlerweile, du bist ja nicht in dem Netzwerk, aber ich krieg immer so alle halbe Jahr ein Video vom Netzwerk, einen Newsletter, der heißt Chefsache. Und dann steht dann der Chef von Studio 71 da und erzählt so, hallo, liebe Influencer, wir haben uns für euch dieses Jahr, er wird so immer richtig schön Jump-Cut-Style. Das gab's auch schon mit der Geschäftsführerin von YouTube, ja. Ja, das ist so, da denke ich, lass das mal lieber sein. Dann nehme ich doch lieber einen Newsletter. Aber es wäre ganz cool, wenn dann so ein fresher Obi da steht, so, hey Leute, hey Boys and Girls, wir haben uns dieses Jahr überlegt, Leute, die Ratten tasern, nein, das wollen wir nicht mehr. E-Bims 1 Strafe. Aber auch, also ich finde das so gut, ich würde das voll gerne jetzt mal angucken, weil wir, also auch dieses, dass man das dann Chefsache nennt, das ist so ein typischer Marketing-Ding. Ich zeig dir das mal, ist der Knüller. Gut. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt weiter zur nächsten Kategorie. Wir gehen zu dem anderen Update, was wir noch haben. Haben wir noch ein Update? Wollte noch was sagen. Oh, du hast noch ein Update. Oder nee, sollte ich was zu dieser, war das in der Kategorie Aufreger? Es war Aufreger. Jetzt haben wir Kategorien, um es zu strukturieren, und wir sind schon komplett, wissen nicht mehr, welche Kategorie was. Ja. Nee, wir kommen jetzt erstmal zu den News, und zwar haben wir so ein paar Sachen gefunden, die jetzt nicht unbedingt einen ganzen Rant und Lester-Session hier wert sind, aber über die man trotzdem mal reden kann. Und zwar, es gab einen Boxkampf im britischen YouTube zwischen zwei bekannten YouTubern, die sich wirklich nicht so große Worte rumgeschmissen haben, sondern die haben wirklich gesagt so, hey, komm her, ich hau dir auf die Fresse. Und dann sind die wirklich hergekommen und haben sie auf die Fresse gehauen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also tatsächlich wurde mir oder auch uns beiden unter dem Hashtag Lester-Schwestern das Ding vorgeschlagen. Und dann musste ich erstmal googeln, wer ist KSI und wer ist Joella. Das sind nämlich die beiden YouTuber aus England. KSI hat, glaube ich, 14 Millionen oder 21 das, ja. Millionen. Vielleicht verwechsel ich sie, glaube ich. Der eine hatte, glaube ich, was Zweistelliges, der andere nur einstellig, aber Millionen. Der KSI ist auf jeden Fall größer, den kannte ich auch schon, den Joe kann ich nicht. Der macht, KSI macht hauptsächlich so Raps und Joe Weller macht hauptsächlich so FIFA-Fußballvideos und FIFA. Und KSI hat natürlich auch, glaube ich, auch so einen FIFA-Hintergrund mal gehabt. Und hat, glaube ich, auch mal eine Zeit lang Reaction-Videos gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn da gerade verwechselt. Die haben sich irgendwie gebieft. Ich glaube, Joe Weller hat einen Song rausgebracht, woraufhin dann Joe Weller gesagt hat, KSI gesagt hat, so, hä, der Song ist gar nicht so gut. Und dann haben sie sich, gedacht, so, ey, kratzen wir uns doch nicht nur auf Twitter die Augen aus, sondern so mal in echt. Und dann wurde tatsächlich ein Boxkampf, ein Amateurboxkampf angesetzt, so richtig mit, wo sie dann, du kennst ja diese Presseveranstaltung, wo die sich dann gegenüberstehen, wo sie sich dann auch wohl geschubst haben. Ja. Und das ging wohl richtig durch die Medien. Ich hab's nicht hast du es angeguckt? Ich habe mir den Kampf angeguckt. Es ist, also man muss echt sagen, das ist, finde ich, eine der besten Marketingaktionen aller Zeiten. Weil du kannst mit so einem Boxkampf halt echt viel Geld verdienen. Ja, ja. Boxkämpfe sind ja generell Sachen, die Millionen bringen. Und das ist halt komplett durchkommerzialisiert gewesen. Die haben es auf seinem YouTube-Kanal gestreamt. Es gab Sponsoren. Ein echter Boxkampf. Es war ein echter Boxkampf. Selbst der Boxkampf von Uwe Boll war damals nicht so groß aufgezogen, wenn ihr das vielleicht kennt. Uwe Boll, der berühmte Regisseur, der heute erst wieder getwittert hat, dass Phantom Thread, der neue Film von Paul W.S. Anderson, Paul W.S. war ja der Resident Evil gemacht hat, mit Daniel Day-Lewis, der neue Film, der hat ein Poster, was so aussieht wie das Poster von Blood Rain. haben die von Uwe Boll geklaut. Dem unfassbar miesen Vampir-Trash-Film mit Kristana Loken und Ben Kingsley. Und er schreibt dazu, guckt mal, wer mein Poster gestohlen hat. Das ist halt so ein ganz generisches Ding, wo sie so da als Frau im Vordergrund steht und im Hintergrund so der große Kopf des berühmteren Darstellers. Nichtsdestotrotz, der hatte auch einen Boxkampf. Der hat nämlich gesagt so, hey, ich verprügel doch einfach mal die Journalisten, die mich immer kritisieren. Ich erinnere mich, Journalisten, tatsächlich Filmkritiker mit ihm in den Ring und der hat die alle K.O. gehauen. Also, Uwe Boll ist eine richtige Maschine offensichtlich. Aber dieser KSI-Kampf, das sah halt wirklich so aus, wie zwei, die halt, wie zwei Helikopter, die so, dieser KSI hat dann wahllos mit den Händen umhergewackelt. Es war also für Leute, die gerne Boxen oder Kampfsport gucken, muss das ein Trauertag gewesen sein. Ja, aber für die Fans war es wahrscheinlich super geil. Ja, ja. KSI hat auch gewonnen. Und die sind mehrere Runden gegangen, glaube ich auch. Ja, ja, ja. Also, es ist einfach sinnlose Gewalt. Ich gucke mir generell Kampfsport nicht an, aber ich finde es cool, dass mal jemand sozusagen nicht einfach nur so blöd rumgelabert hat, sondern auch wirklich was gemacht hat. Ich würde das nie machen. Ich würde mich nie mit irgendjemandem prügeln. Aber ich würde auch nie sagen, hey, komm, ich hau dir auf die Fresse, weil ich es halt auch nie wirklich machen würde. Aber das sind mal Leute, die sagen das ganz oft und jetzt haben sie es wirklich mal gemacht. Ich finde so die anderen Leute, die oft das androhen, weißt du, so ein KS-Freak oder sowas. Oder auch Marcel Skorpion. Nicht Marcel Skorpion, Entschuldigung. Montana Black. Ja, ja, genau. Montana solche Black. Leute. Oder ein Tanzverbot, der geht ja dann tatsächlich auch solchen Events und sagt, so Tanzverbot versus seine Hater im Boxkampf, das würde ich so gerne mal sehen. Ja, Leon Mascher, die haben ja Mimi damals Prügel angeboten. Ja. Also vielleicht sind wir da auch genau beim richtigen Thema, denn auch wenn du das selber nicht machen wollen würdest, ich würde sehr gerne zugucken, wie sich unsere YouTuber aufs Maul hauen. Es gibt da ja ein paar schöne Matchups. Ne? Man könnte ja Mimi in so einem Tag-Team-Match, dem stellst du irgendwie so einen Bär daneben. Ich würde ja gerne meinen guten alten Freund Dan the Man, der so ein richtiges Viech ist, falls ihr den kennt, den mit in den Ring stellen und dann gegen ApoRed und Leon Mascher. Mimi ist zwar, glaube ich, der kriegt eine Klatsche, aber Dan macht die, glaube ich, alleine weg. Aber mein Lieblingskampf wäre, die beiden Lochis bis auf den Tod gegeneinander antreten zu lassen. Das machen die jetzt bei Let's Dance. Hast du das Video gesehen, wo sie ankündigen, dass sie bei Let's Dance dabei sind? Ja, aber töten sie sich dabei auch? Von der Message her, die sagen so, also krass, der Lochi versus Lochi, der krasseste Battle, wir tanzen gegeneinander und sind nicht zusammen, das ist so schlimm. Und in dem Ankündigungsvideo kommt es so rüber, als würden sie bis zum Tod tanzen. Oder Lena und Lisa gegen die Lochis wäre auch ein toller Kampf. Aber es ist halt, wenn man Männer gegen Frauen soll. Ja, Twin TV gegen die Lochis kannst du machen. Twin TV gegen die Lochis, da hätten die Twins natürlich ein bisschen den Altersvorteil. Außerdem, der Benny ist, glaube ich, der ein bisschen mopsigere von beiden. Der hat ein paar Kilo mehr drauf. Ich glaube, der ist dann schon eine Gewichtsklasse zu hoch für die Lochis. Aber um Fairness geht es hier nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir alle Spaß haben. Ja. Hättest du noch einen präferierten Boxkampf? LeFloid gegen die Kanzlerin. LeFloid gegen Angela Merkel. Flo macht ja tatsächlich Kampfsport. Der kann das auch. Der würde jeden, glaube ich, auseinanderruppen. Ja. Christoph Krachten versus Gronkh, finde ich mal super. Ja, das ist eine gute, also das ist eine schöne. Urgesteine gegeneinander. Nee, aber generell, also ich glaube. Aaron Troschke gegen Robert Hofmann. Das wäre auch super. Ein Fight, aber ich glaube auch, dass Robert, der würde sich da wirklich reinsteigern, der würde richtig trainieren und der hätte gute Chancen. Robert hat auch Kraft. Also ganz offen, der hat auch ordentlich was in den Armen. Also ich hatte, wenn du neben dem sitzt und mal so an die Muckis greifst, dann würde ich das ja meinen, so ist es alles nur. Ich weiß, dass ihr zusammen ein Format habt, aber ich möchte jetzt nicht wissen, in welcher Situation du immer an die Muckis gegriffen hast. Wenn du im Kino neben Robert sitzt, dann greifst du doch mal rüber. Dann kommst du automatisch mal auch an seine Oberarme und merkst so, oh, da ist ein bisschen was dahinter, ein bisschen Schmackes. So. Deswegen, ich glaube, aber Aaron ist wahnsinnig, der ist super ehrgeizig. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, dass der wirklich in so ein Camp vorher geht, aber ich glaube am Ende, der ist so trottelig, der kriegt aufs Maul von Robert. Ich glaube, jetzt, wo wir gerade drüber reden, dieses Potenzial erkennen, und ich glaube, wir sollten einfach uns irgendeinen Fight-Promoter suchen und das groß kommerziell aufziehen. Ich glaube und wenn auch. Wir dann die Sponsoren drin haben, dann machen YouTuber auch alle mit. K3 gegen KuchenTV, mega Ding. Also KuchenTV, wenn ihr das nicht mitmacht, dann ist der auch für immer als ich glaube auch, Kuchen ist so Pussy einer, der würde das auch machen. Case Freak ist, der macht das nicht. Ja, also ich gebe hier voll und offen zu, dass ich das nicht machen würde. Ich auch nicht. Aber andere Leute finde ich ganz toll. Und ich glaube, wir sollten das hart kommerzialisieren und den ersten Influencer-Fight-Ring öffnen. Wir machen das. Wir geben euch aber als Zuhörer die Hausaufgabe mit. Wir möchten gerne von euch, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, uns zu antworten. Aber wie gesagt, Hashtag Lästerschwestern bei Twitter oder bei Soundcloud könnt ihr uns auch schreiben. Wir hätten gerne eure Matchups und daraus greifen wir uns dann das, was wir den Boxpromotern anbieten werden. Und dann gibt es das erste Lästerschwestern-Live-Event, uns als Fight-Ansagern und wir lassen YouTuber bis zum K.O. sich gegenseitig die Fresse einschlagen. Mediakraft gegen den gesunden Menschenverstand wäre doch auch ein schöner, schönes Matchup. Spartacus versus Astrid Olsen. Ja. Lassen wir das. Okay, ja, es gab noch ein anderes Ding, es ist ein kürzeres Story, das wir gefunden haben, und zwar Teen Boss, eine neue Zeitschrift aus den USA. Ja. Die bringt dir bei, wie du als Teenager erfolgreicher Influencer wirst. Ja, ich habe das Cover hier auf dem Handy, ich hatte es neulich getwittert, falls ihr mir folgt, dann könnt ihr das noch sehen. Müsst ihr ein bisschen runterscrollen und da seht ihr dann, das sind tatsächlich mehrere Hefte, die sie da gepostet hatten. Dream Big and Learn Fast ist die Überschrift und dann hast du dann da so ein großes schreiendes Mädchen, sehr, sehr jung und dann darunter gleich ein Geldbeutel. Du siehst so wie bei Dagobert Duck. How to build your brand by being you. Ja, how to make quick cash this winter break oder the toy that made two teens $15,000 in one week. Also nur so Sachen, wo wirklich jeder, der dem diese Gier nicht so angeboren ist, das richtige Kotzen bekommt. Da gibt es jetzt für eure kleinen Kinder, gibt es jetzt Magazine. Robin, ich hoffe, dass du deine Tochter. Meine Tochter ist schon Abonnent. Einfach einmauerst, weil ich glaube, in dieser Welt, in der die groß wird gerade, ist sie kann eigentlich gar nicht anders, als ihr Essen zu fotografieren, bei Instagram 12.000 Hashtags unter jedes Posting zu machen und dann hinterher versuchen, reich zu werden. Ich glaube, das ist mein Problem an dieser Zeitschrift. Ich glaube, generell, gerade in Amerika, da kommt diese Zeitschrift her, ist dieses Thema früh Unternehmersgeist zu wecken und junge Menschen sozusagen auch mit solchen Sachen wie Steuern und Unternehmensgründung und so weiter zu konfrontieren, ist an sich eigentlich eine coole Idee. Aber das Problem ist, dass all diese Ideen da irgendwie darauf zurückzuführen sind, dass man halt auf Instagram Model werden soll. Es ist ja dieses generelle Ding, was viele sagen, dieses Millennial-Ding, dass der Individualismus, der uns allen so irgendwie mittlerweile, früher war es so, dir wurde eingeprügelt, jeder muss sich einreihen in Reihe und Glied, um dann in der Arbeitergesellschaft quasi für das Allgemeinwohl zu arbeiten. Heute ist es so, du bist du und du kannst als Marke groß werden. Und das sorgt aber im schlechtesten Fall auch dazu, dass ganz viele von den Kids, die eben nicht, weil Individualismus ist schön und gut, aber reich und berühmt werden eben nun mal nicht alle, weil da gehört eben auch nicht nur Talent dazu, sondern auch noch eine Menge Glück. Und da muss man auch noch so aussehen wie Robin Blase und David Hein, das kommt noch oben drauf. Und dass die dann aber wahnsinnig unglücklich werden und dass da jetzt gerade eine ganze Generation von unglücklichen Menschen hochgezogen wird, die eben dieses Individualismus-Ding eingeprügelt bekommen oder von den Medien irgendwie anerzogen bekommen und gar nicht mehr so richtig wissen, ob sie, was bedeutet individuell sein, ist es sich selbst verwirklichen wirklich noch dasselbe, wenn du dann doch nur wieder dich einreißt in die ganzen anderen, die alle berühmt werden wollen und so. Eine sehr spannende Frage, die wir hier heute nicht erörtern möchten, aber diese Magazine tun auf jeden Fall ihren Beitrag dazu, dass da eine sehr kaputte Generation heranwächst. Also ich will gar nicht wissen, was da nach uns jetzt kommt. Und da werden wir irgendwann als Opas, wie die beiden Opas bei der Muppet Show, oben auf der Balustrade sitzen und die Kinder belästern. Werden sagen, früher war alles besser, Robin, oder? Was sagst du? Ja, ich will dazu dem nächsten Video machen, wo ich mal in eine Schule gehe oder sowas und meine Kinder frage, so, hey, was ist dein Traumberuf? Und dann meine Befürchtung ist, dass die meisten sagen werden, ich möchte gerne YouTuber werden oder Instagrammer werden, und sie dann zu fragen, warum eigentlich? So Teens React zu diesem Thema mal machen. Das ist ein gutes Ding. Vielleicht können wir da sogar zusammenarbeiten. Ja, können wir nach diesem Podcast mal drüber reden. Müssen wir mal drüber sprechen. Es gab noch eine andere News, die ich neulich gelesen habe, und da dachte ich erst, ich habe erst gelacht. Ich habe erst gelacht, weil ich dachte, es wäre ein guter Witz. Hm. Und dann habe ich gelacht, weil ich gemerkt habe, es ist gar kein Witz. Ja, dann hast du es mir geschickt. Dann habe ich es dir geschickt. Und dann habe ich gelacht. Und dann hat er gelacht. Und jetzt lacht ihr hoffentlich. Und so habe ich auf Twitter gesehen, da hat jemand groß angekündigt, @wirsindQVC. QVC, der Verkaufssender. Genau, aber wir sind QVC so als Name. Ich dachte erst so, das wäre so eine Parodie, weil ist der Hashtag von QVC, der Ad-Handle, wir sind QVC, veranstalten jetzt den Beauty-Blogger-Award. Und dann dachte ich so, ach geil, lustig, da hat jemand so einen @wir sind QVC-Verarsche-Handle angelegt, um sich irgendwie drüber lustig zu machen, dass diese ganzen Beauty-Mädels ja alle wie QVC sind. Ja. Stellt sich raus, QVC bringt wirklich einen Award für Beauty-Mädels, diese sind wie QVC. Und das ist einfach Realsatire. Also quasi einen Live-Verkaufs-Shopping-Kanal sucht da Mädels, die auch einen Live-Shopping-Kanal sind. Auf YouTube, um. Die haben die Synergie einfach erkannt. Ja, was macht man dann? Dann steht dann Bibis Beauty Palace oder wer auch immer dann demnächst da und sagt so: Sie müssen jetzt zuschlagen, der Hot-Button wählt sie jeden Moment aus. Dieser Diamant aus echtem, dreisilbrigem Karat, den wir hier jetzt gerade reingefotoshoppt haben, den gibt's gar nicht wirklich. Wir schicken ihnen aber eine Heizmatte, weil sowieso nur Omis da bestellen. Nur noch 3 Minuten und es sind nur noch 3000 Belu-Flaschen übrig. Schlagen Sie jetzt zu, schlagen Sie zu. Oh, es sind nur noch 2000. Oh, ich höre gerade aus der Regie, wir haben eine neue Lieferung reinbekommen. Es sind doch 10.000 noch verfügbar, aber Sie müssen innerhalb der nächsten 2 Minuten vervollständigen. Sie kriegen jetzt einen Rabatt, wenn Sie jetzt diese Frage vervollständigen. Wir sind QV. Was kommt da als Buchstabe? Kommt da B rein? Kommt da vielleicht ein F rein? Sagen Sie es jetzt, dann bekommen Sie diesen Rabatt. Ich glaube, wir verwechseln so ein bisschen QVC und 9 Live, aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr ähnlich. Also fand ich einfach nur mega skurril. Und generell, ich habe dir auch letzte Woche was geschickt von auch eine geniale Facebook-Seite, Perlen des Influencer-Marketings, wo jemand oder. Das ist wirklich mal ein Tipp. Das muss man ohne zu lästern. Ein echter Tipp. So, guckt euch diese Facebook-Seite an, da werden ganz skurrile und lustige Influencer-Marketing-Versuche gepostet. Unter anderem jetzt letzte Woche von irgendeinem Beauty-Mädel, die, was sollte sie promoten? Was war das Spiel? Schlag den Raab. Das Schlag den Raab-Videospiel für PS4 und PC. Und was hat sie auf ihrem Instagram-Post da stehen? Einen Apple-PC, einen Mac. Ja. Auf dem Mac ist ein Screenshot von diesem Spiel, weil das wird ja auf dem Mac nicht laufen. Und davor steht aber eine PS4, die nicht angeschlossen ist. Und also generell nicht angeschlossen ist. Da war kein Stromkabel, kein HDMI-Kabel drin. Es war einfach nur eine PS4. Ja. Und sie hat einen PS4-Controller in der Hand und spielt damit auf ihrem Mac. Sie sitzt aber da in hautenger Sportkleidung, weil als E-Gamerin oder E-Sportlerin muss sie natürlich in Sportkleidung dastehen und hat einen Controller. Das ist diese Seite ist super, weil da halt diese. Ich wusste ja gar nicht, wie viele Instagram-Persönlichkeiten, Promis es gibt. Ja, offensichtlich fängt das ja bei 1200 Abonnenten auf Instagram schon an, dass du eine Persönlichkeit bist und hast dann so diese üblichen Sachen, aber dass zum Beispiel das Schlag den Raab-Spiel überhaupt noch beworben wird, das wusste ich gar nicht. Das fand ich auch ganz spannend, vielleicht ist das auch schon älter. Also aber es ist wahnsinnig krass, was da gerade los ist, so dieses ganze Influencer-Ding, ich kriege da einfach nur das Würgen und dass das halt von den alten Medien jetzt so aufgegriffen wird, ich meine, verstehe nicht so richtig, was QVC damit, die wollen junge Zuschauer. Hier diese Judith Williams, die hier bei Höhle der Löwen dabei ist, die auch ganz viel auf QVC macht, die ist ja auch investiert oder hat zumindest ein Joint Venture mit Glow. Ja. Und Glow ist wiederum das Management von Sami Slimani. Und die haben unter diesem Joint Venture haben die halt ganz viele Beauty-Leute, so wie Sami Slimani und seine Clique da, die alle die Produkte von Juliette Williams und wahrscheinlich darüber auch QVC halt bei sich dann wiederum placen. Und so funktioniert ja Höhle der Löwen ganz viel. Muss man darauf achten. Also Höhle der Löwen finde ich ganz spannend, auch in diesem Bereich. Wenn Juliette Williams in irgendein Produkt investiert, dann ist nach der Sendung oder wenn die Sendung läuft, hast du schon direkt 1000 Instagram-Profile, die alle gerade in dem Moment dann für dieses Produkt auch Werbung machen. Weil die Sendung ist ja vorher aufgezeichnet, das heißt, die wissen das schon, können das vorher planen. Und dann gibt es ja ganze Marketingkampagnen mit Influencer-Marketing schon drumherum. Die ist da zumindest ziemlich krass. Die anderen haben ja meistens gar nicht diese Internetreichweite von den anderen Löwen. Ich finde es halt bei QVC verstehe ich nicht so ganz der Gewinner des Blogger Awards. Ja. Was machen sie mit dem dann? Also im Grunde könnten sie höchstens dafür sorgen, dass sie sich dadurch durch so einen Prozess jemanden ranzüchten oder rauspicken, dann. Der dann hinterher ihre Produkte auch noch auf einem anderen Weg anpreist. Ja. Ich glaube, Heizmatten.de, dein neuer YouTube-Kanal. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir QVC uns vorstellen als Fernsehsendung, aber die inzwischen als Online-Shop sicherlich auch super viel Umsatz machen und ja auch eigene Produkte haben, die sie wiederum durch Influencer-Marketing auch pushen können. Ich möchte gerne, ich habe gerade spontan entschieden, dass wir noch ein weiteres Format reinbekommen, nämlich die E-Mail der Woche. Ich kriege jede Woche. Geil, finde ich super. Ich kriege ja auch Influencer-Anfragen, die sind, das kriegst du das Schreien. Letztes Jahr mein Highlight war ein Modell-Möbel-Shop für kleine Miniaturmöbel, die ungefähr so groß sind wie eure Zahn. Nee, kleiner. Wie was weiß ich, wie dieser Würfel nochmal? Rubik's Cube. Ja. Wie dieser Rubik's Cube, so groß sind ungefähr so Tische, kleine Fernseher und so. Der macht das so offensichtlich für Puppen. Und die schrieben mich an und meinten, David, wir haben uns deinen Kanal angeguckt. Wir glauben, du bist das perfekte Gesicht für unseren Miniaturmöbelladen. Wir würden dich gerne dazu einladen, quasi Werbung dafür zu machen, das Gesicht für unser Ding zu werden. Dafür kriegst du 20% auf alle unsere Miniaturmöbel. Also wenn ich mir meine neue Wohnung gerne mit Miniaturmöbeln einrichten möchte, kriege ich jetzt 20% auf Miniaturmöbel und Tiernahrung bei diesem Miniaturmöbelladen. Ja, und da habe ich jetzt, sowas kriege ich wirklich jede Woche. Ja. Also nur so Kram. Leute, die sich gerne ihre Abschlussarbeiten gegenlesen lassen wollen. Was? Und so. Ja, kriegst du das nicht? Ich kriege immer wieder Anfragen von Bachelorarbeiten. Ich habe gerade heute wieder ein Interview gegeben von jemandem, der seine Bachelorarbeit auf YouTube schreibt. Ja, genau, sowas. Neulich habe ich jemanden gehabt, der gerne Sex mit mir haben wollen würde. Sie möchte sich gerne mit mir treffen. Die E-Mail möchte ich gerne lesen. Und jetzt kam gestern YouTube Charity. Okay. Hallo Behind. Wir wollen einen YouTube-Kanal starten, der den Sinn hat, soziale Projekte zu unterstützen und hätten dabei gerne deine Unterstützung. Unsere Idee ist, dass bekannte YouTuber und Künstler ein Video als Exclusive auf unserem Kanal hochladen, also das Behind oder Le Floyd ein Video macht und das lädt er dann da hoch. Somit gewinnt unser Kanal an Bekanntheit. Unsere Einnahmen werden wir an soziale Projekte spenden und weitere Projekte sollen von unserer Bekanntheit profitieren, indem wir sie auf unserem Kanal vorstellen. Klingt erstmal, so im ersten Moment denkst du so, okay, Grundgedanke gar nicht schlecht. Wir glauben, dass dein Auftreten zu unserer Idee passt. Deshalb würden wir uns freuen, wenn du uns unterstützt. Jetzt kommt's. Sobald der Kanal ein wenig wächst, wirst du ihn unter dem Namen, ich weiß gar nicht, ob ich den hier jetzt so sagen darf, aber werde ich ihn unter einem bestimmten Namen finden. Das heißt, erst wenn all die berühmten YouTuber diesen Kanal von Person XY groß gemacht haben, es gibt diesen Kanal auch nicht, ich soll mich hier an eine E-Mail-Adresse wenden, von dem jungen Herrn, dann würden sie ihn noch umbenennen in den Charity-Kanal. Damit sie dann auch das Ding auch spenden können und dann berühmt genug sind, weil alle großen YouTuber Inhalte gemacht haben. Möchtest du gerne für diese Jungs oder für diesen einen Jungen? Ich finde die Grundidee zu sagen, ich möchte mit Inhalten von bekannten Leuten irgendwie Gutes tun, ja, ganz süß, es funktioniert nicht. Also es funktioniert schon, also die AdSense-Einnahmen von so einem Kanal sind so gering, da können wir gleich, das ist gleich ein anderes Thema, über das wir uns noch aufregen können. Da wird überhaupt nichts bei rumkommen. Und gleichzeitig, wenn ein Video von dir online kommt und nächste Woche kommt ein Video von Paluten, das ist doch ein Nullüberschnitt der Zielgruppe. So, das bringt doch gar nichts. Dann abonnieren doch nicht die Leute den Kanal, sondern dann gucken halt immer die jeweiligen paar hunderttausend vielleicht auch, ist ja ganz schön, Leute dieses Video exklusiv auf diesem einen Kanal, aber dann wächst doch dadurch nicht der Kanal, sondern es wird immer Ich glaube, Video. Du denkst schon einen Schritt zu weit. Das klingt für mich nach typischem Scam, wo irgendeiner auch, sich ja. denkt, weil ich kriege solche E-Mails halt ständig, wo irgendjemand sich denkt, hey, ich habe gerade eine klasse Idee, vielleicht kannst du einfach mal meinen Kanal berühmt machen. Ich bin Kevin Fighter X98. Das war übrigens der offizielle Name. Pussy Terminator 12 und ich will was Gutes tun, indem ja. ich berühmt werde. Also lieber, ich will den Namen nicht nennen, ja. Um dich nicht bloßzustellen. Kevin. Es kann gerne sein, dass du gute Intentions hast, aber leider kriege ich solche E-Mails so häufig, dass ich da mittlerweile nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Ja. Falls du wirklich dieses Charity-Projekt startest, gute Sache. Wenn es soweit sein sollte, dann kann man vielleicht auch noch mal über ein Kollabo reden. Aber es ist schon sehr verwegen, alle großen YouTuber anzuschreiben. Vor allem ist es eine geile Idee, pass auf. Ich mache einen Charity-Kanal, aber ich möchte null Content machen. Ich möchte, dass alle den ja. Content für mich machen und ich spende einfach nur das Geld. Ja. Meine Idee ist, dass ich nichts anderes tue, außer Geld zu spenden. Genau. Das macht, also wenn es wirklich so wäre, ja, ganz viele Wenns sind das, dann wäre das ja. eine total tolle Sache, weil dann kriegt er ja gar nichts davon. Er kriegt gar nichts und er macht auch gar nichts. Ja. Das ist eigentlich eine gute Kombi. Aber dann hat er sich mit mir auch nicht so wirklich auseinandergesetzt, so, weil ich meine, ich krieg's ja schon kaum hin, auf meinem eigenen Kanal Content hochzuladen. Warum sollte ich ein exklusives ja. Video woanders hochladen? Gut, das wollte ich nur mal kurz einführen. Vielleicht machen wir das neue häufiger. Kategorie. Fand ich ja. gut. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Unseren Aufreger der Woche. Da haben wir jeweils einen. Möchtest ja. du mal anfangen? Ich fange mal an. Mich nervt das nämlich mega. Deswegen muss ich jetzt gleich ja. mal vom Stapel lassen. Ich hatte in den letzten Wochen immer mal wieder das Wort Microsoft in den Raum geworfen. Und heute habe ich es wieder gesehen, dass Microsoft Controller verschickt hat. Am mhm. Valentinstag an ja, größere Streamer, Lara Loft zum Beispiel, ja. habe ich gesehen, Mr. Moregame hat einen mhm. bekommen, Debitor hatte vorgestern irgendwie was bekommen und Xbox Dach, so heißt der Twitter-Kanal von denen, oder Maxi Gref, das ist die PR-Chefin oder die zumindest die ganzen Influencer betreut, mhm. bei denen, die retweeten das ganz fleißig auf deren Twitter-Kanal. Und ich hatte ja neulich schon mal gesagt, dass ich das wirklich schwer an der Grenze finde zur Schleichwerbung, denn da ist ja jemand, der Microsoft verschickt, ja nicht ohne Grund. Das ist ja nicht völlig selbstlos, denken sie, ach, wem schicken wir denn heute mal den Controller? Sie schicken ja nicht Kai Kevin in der So-und-So-Straße auch einen Controller, sondern natürlich nur an die Leute mit Reichweite. Und zwar auch nur an die Leute mit Reichweite, von denen sie wissen, dass sie auf jeden Fall hinterher bei Instagram ein Posting machen werden ja. und das Ding ganz prominent reinhängen in die Kamera. Und da verstehe ich einfach nicht, warum diese Influencer nicht begreifen, dass das Schleichwerbung ist. Ich hatte neulich erst bei Ogus Yilmaz, der ja. früher bei, wir hatten neulich über ihn auch schon gesprochen, der bei den bei YTT vorher war, der hat gepostet, dass es ein Update von einem Anwalt gegeben hat. So ein bekannter YouTuber-Anwalt, der. Bekannter YouTuber-Anwalt, und der hat schon mehrfach über das Thema, mit dem Thema Schleichwerbung sich auseinandergesetzt. Und der hat jetzt neulich geschrieben, dass es wohl auch problematisch sein könnte, wenn man kein Geld für diese Produkte bekommt. Nicht mal nur das, aber wenn man was ausgibt. Also wenn du selber ein Produkt kaufst sogar und dann die Kriterien für Schleichwerbung erfüllst, obwohl die Kriterien für Schleichwerbung. Das hat Ogus so geschrieben. Ich glaube nicht, dass das stimmt, weil ich habe mir den Artikel mal durchgelesen und ich lese es mal kurz daraus vor, was tatsächlich Schleichwerbung ist. Schleichwerbung ist nämlich die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen oder Marken, wenn sie vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und mangels Kennzeichnung die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zweckes dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt insbesondere dann als zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. So, ne, das kennen wir alle, ja. klar, du machst für ein Produkt Werbung, hast dafür aber Geld bekommen. Jetzt steht hier aber, dass es eine neue Regelung wohl auch gibt, die schreibt, dass die Regelung im dass eine Gegenleistung zwar ein Indiz, aber keine Voraussetzung für Schleichwerbung mhm. sein muss. Sogar der Gerichtshof der Europäischen Union sagt, Schleichwerbung kann auch ohne ein entsprechendes Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung vorliegen, wenn ansonsten alle Kriterien der Schleichwerbung erfüllt sind. Das heißt also, wenn dir jemand was schickt mit der Absicht, dass da Werbung für gemacht wird, weil sie das ja wissen, dann ist das Schleichwerbung. Nicht, weil, wenn du jetzt losgehst, kaufst dir die CD von Take That, das neue Reunion-Album, und denkst so, geiler, neuer, erster Song, das muss ich meinen Fans anpreisen. Ist das für mich, oder dann ist das keine Schleichwerbung, auch im Rechtssinne nicht, sondern wenn dir Take That das schickt und sagt so, oh, der Robin, der postet ständig neue Alben, die er sich holt, dem schicken wir jetzt mal das, dann ist das Schleichwerbung. Ja, das ist ja schon diese ähnliche Gegenleistung. Also es gab auch immer mal wieder die Diskussion, ich glaube, bei den Landesmedienanstalten war das auch so ein Thema in diesem Paper, das sie mal veröffentlicht haben zum Thema Werbung auf YouTube, wo irgendwie als Richtlinie drin stand, so, wenn dir jemand was schickt und das ist irgendwie, keine Ahnung, Gummibärchen, so, dann musst du das nicht unbedingt kennzeichnen. Aber wenn dir jemand was schickt über irgendwie über 1000 Euro oder sowas, war, glaube ich, der Richtwert, den sie damals so als Zahl in den Raum geworfen haben, dann musst du es kennzeichnen. Und ich glaube, es wird immer klarer, und sieht man jetzt auch wahrscheinlich dann durch das, was dieser Anwalt da meint, dass umso mehr du so eine Intention hast, auch so ein Produkt dann positiv anzupreisen, und es geht ja jetzt niemand hin und sagt, ey, Xbox hat mir einen Controller geschickt und der ist mega scheiße, sondern die sagen natürlich alle, ey, voll geil, voll das krasse Ding, oh, geiler Controller, Sea of Thieves, finde ich super geil, ey, geil, geil, geil, dann ist das Werbung und du musst es kennzeichnen, egal, ob der Controller jetzt irgendwie 50 Euro kostet oder nicht, weil du machst ja gerade Werbung für das Produkt, auch wenn du dafür nicht bezahlt wirst. Dasselbe gilt für mich für Let's Plays, weil, das habe ich ja neulich schon mal gesagt, es findet ja keine kritische Auseinandersetzung in Let's Plays damit statt, ne? Also wenn du, wenn jetzt zum Beispiel Kingdom Come Deliverance wird an Sarazar verschickt und der macht sein Let's Play. Ich glaube, das ist sogar ein Placement. Also stand sogar Werbung bei Instagram. Ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie in den Pranger stellen, sondern das ist der, bei dem ich gestern gesehen habe, dass er als erstes das gemacht hat, weil ich ihm folge. Und dann sitzt ja Sarazar da und macht so sein Ding. Dann wird halt, werden die Dialoge in der Stimme der Charaktere vorgesprochen, dann redet er ein bisschen, während er spielt. Aber in den ganz seltensten Fällen habe ich Let's Plays erlebt, wo Let's Plays abgebrochen wurden, weil sie scheiße waren oder weil wo die Leute dann wirklich gesagt haben, weil sie ja eine gute Stimmung rüberbringen müssen. Das ist ja das Problem des Let's Players. Der muss ja das Spiel erleben und gleichzeitig aber auch eine unterhaltsame Note nach draußen. Das wäre ziemlich langweilig, wenn das Let's Play so, ja, oh, scheiße. Boah, nervt das so. Schon noch eine Mission. Tatsächlich würde ich das gerne mal sehen, dass mal einer wirklich sagt, so, boah, was ist denn das für eine Kackscheiße? Ich glaube, ich muss mal Let's Play. Ja, du musst mal Let's Plays machen, David. Ich muss Let's Plays machen. Das verstehe ich nicht, wir sind da offensichtlich immer noch nicht angekommen, dass das genügend verstehen. Und in dem Fall von Let's Plays ist es sowieso schon eine längere Debatte, aber jetzt in dem Fall, von dem ich gerade sprach, verstehe ich nicht. Ist es Dummheit bei den YouTubern? Also ist es Dummheit bei Mr. Morgame und Lara Loft oder Debitor, dass sie dann sagen so, oh, guck mal, ich habe da ganz selbstlos das von Microsoft. Und ist es vor allen Dingen bei Microsoft, sitzen die, ich meine, ich kenne die Maxi ja, die sitzt ja da auch nicht mit so teuflischen Hörnern da und sagt so, hoho, jetzt machen wir mal Gratiswerbung. Aber schon irgendwie auch schon. Natürlich, die ist also, ja nicht doof. Also, ne? Also die weiß ja ganz genau, was sie damit macht. Das ist nicht diabolisch, aber die sitzen, natürlich, die haben ja ihre also gerade in so einem Konzern wie Microsoft, die hat ganz klare KPIs und irgendwelche Ziele, die sie erreichen muss in ihrem Quartal. Und das Ziel ist wahrscheinlich, ey, du musst so und so viel Reichweite auf Social Media erzielen, du musst das und das. Und jeder dieser Instagram-Posts, die der Lara Loft macht und was auch immer, der wird gescreenshottet, der kommt in irgendeine Mappe und am Ende des Jahres ist da Corporate, kommt da Microsoft Corporate, kommt da Bill Gates runter und sagt, na Maxi, was hast du denn so geleistet? Ich habe extra Deutsch gelernt für dich. Ja, Bill Gates ist auch immer noch der Chef von Microsoft, da habt ihr auch hier zum ersten Mal gehört. Und dann kommt auf jeden Fall irgendjemand von Corporate runter und sagt so, hey, zeig mal hier, was hast du denn da so geleistet? Und dann kommt da das Portfolio raus und sagt, guck mal hier, da, zack, zack. Zack, zack, Instagram-Post, hieß der Screenshot mit der Reichweite, hier sind die Analytics, bla bla bla. Ganz auf jeden Fall. Und das ist aber auch einfach Kalkül der Marken, ist ja nicht böswillig. Also niemand, also Marketing ist ja auch nichts Schlimmes. Also ist ja auch niemand, der sagt so, boah, mit diesem Xbox-Controller werden jetzt Kinder dazu gezwungen, Sea of Thieves zu spielen. Es ist halt insofern schlimm, weil es halt gegen. Schleichwerbung ist halt unrechtmäßig so. Und da. Das ist halt die Frage, die sich, also ich glaube, dass da wir wahrscheinlich in nächster Zeit auf jeden Fall noch viel mehr Richtlinien sehen werden. Und das ist so ein bisschen, das ist das, was mich mehr stört. Für mich ist nicht das Problem, dass YouTuber sich dankbar zeigen, dass irgendwelche Marken ihnen was schicken. Kann ich nachvollziehen. Ist ein cooles Geschenk. Klar. Controller ist cool. Ja, cool. Postest du, finde ich nett. Das Problem ist nur, durch diese Art und Weise zeigen sie ja den Marken, dass das okay ist, dass man so kostenlos Werbung kriegt. Das macht den Markt kaputt, macht das die Preise sich, kaputt. Der Markt hat sich ja auch gewandelt. Ne? Früher, das hatten wir letztens ja mal besprochen, da wurden Let's Player und gerade Online und YouTuber wurden gemieden von diesen Publishern. Heute werden sie hofiert und ausgenutzt. Die wissen ja ganz genau. Und eine Maxi und wie sie alle heißen bei Microsoft so, die sollten ja noch am ehesten wissen, was Schleichwerbung ist und wissen halt ganz genau, was sie damit machen, wenn sie denen das schicken. Also bewegen sich jetzt gerade noch, also dadurch, dass auch die Landesmedienanstalten da noch so wenig drauf gucken, auch bewusst, weil sie halt meinen, so, es ist halt in dieser Branche so ein bisschen gang und gäbe. Und das ist mein zweites Problem. Also es ist nicht nur die Marktpreise, sondern auch dadurch, dass man so Larifari mit diesem Thema umgeht und sich nicht damit auseinandersetzt, wie Schleichwärme, was das eigentlich ist und ob das grenzwertig ist oder nicht und wie man das vielleicht am besten dann vielleicht doch einfach aus Kulanz einfach so kennzeichnet, so hey, die haben mir das zur Verfügung gestellt, dass man das ganz klar und deutlich sagt, vielleicht auch nochmal kennzeichnet, die haben mir das Produkt geschickt und deswegen rede ich jetzt drüber. Wenn das klar ist, dann finde ich, ist dann also dadurch, dass sie das nicht machen, provozieren sie, dass in Zukunft es ganz viel härtere Richtlinien geben wird, die uns dann wieder schaden, weil irgendjemand am Ende dann darüber ausrastet und dann gibt es halt irgendwelche Regeln, die halt voll restriktiv sind und alle irgendwie in irgendwelche Sachen zwingt, wo auch solche Probleme entstehen, dass halt dann alles gekennzeichnet werden muss und man in einen Topf geworfen wird mit allen anderen Leuten, dann ist halt so ein Controller gleich genauso gekennzeichnet wie irgendein Video, was Sami Slimani macht. Und dann versteht der Zuschauer wieder nicht, was da los ist. Also ich sehe das als super gefährlich, wenn man da so unbewusst mit umgeht. Und das wird halt gerade viel gemacht. Wie ist es denn jetzt gerade? Also gibt es tatsächlich gerade eine rechtliche Grundlage, um Microsoft zum Beispiel anzuschreiben und zu sagen, Leute, was ihr da macht, ist falsch? Microsoft nicht, sondern die YouTuber. Microsoft hat damit, also meiner Meinung nach ist das nicht. Na, wie gesagt, die Intention dahinter ist ja klar. Die Intention ist klar, aber ich soll sagen, es ist nicht unser Job, Medienmacher sozusagen, dass sie ihre Werbung kennzeichnen müssen. Marken sind in der Vergangenheit auch schon drangenommen worden, wenn sie Geld ausgegeben haben. Aber ich weiß tatsächlich nicht, spannend, kann man die Landesmedienanstalt mal fragen, was passiert, wenn eine Marke kostenlos Dinge verschickt mit der Intention, dass dafür Werbung gemacht wird, es aber nicht einfordert. Die Intention können sie natürlich abschreiben. Ja genau, Intention kannst du nicht beweisen. Deswegen, ja. Ich glaube, dass die Marke da weniger das Problem hat als die YouTuber und ich glaube auch, dass das Thema Schleichwerbung, also die Frage ist halt auch, laut diesem Artikel, den Oster gepostet hat, ja, ist es wahrscheinlich, ist es Werbung, aber sollte es das sein? Das finde ich eine ganz andere Frage. So, sollte es Werbung sein, wenn jemand, also muss man es kennzeichnen, wenn jemand einen Controller postet und jetzt nicht unbedingt sagt, ey, kauft euch den Controller, sondern einfach nur, hey, ich finde den Controller cool. Es ist ja das, was du neulich sagtest mit Brandbuilding, ne? Also wenn du die Lochis auf einen Mercedes setzt, ja, ne? Und auch wenn die Masse jetzt noch nicht kaufen kann, dann haben sie das Ding in Verbindung mit ihren Lieblings-YouTubern auf jeden Fall schon mal gesehen und haben, da brennt sich Mercedes oder BMW oder mit was auch immer sie da in Kontakt gekommen sind, wer für den sie werben, brennt sich ein. Und das ist halt bei Microsoft und dem Xbox-Controller, wenn dein Lieblingsstreamer, Lara Loft, ich habe jetzt vorhin die Instagram-Story von ihr gesehen, die sagt in die Kamera, Leute, ich habe gerade das beste Valentinstag-Geschenk ever bekommen. Dreht die Kamera um und zeigt diesen Controller von Sea of Thieves. Das ist eine klare Werbebotschaft. Auf jeden Fall. Auch wenn wenn sie dafür nicht bezahlt wurde. Nur mein Gegenargument ist, was ist denn der Grund, warum wir Sachen als Werbung kennzeichnen? Meiner Meinung nach ist die Kennzeichnung wichtig, damit du redaktionelle und journalistische Inhalte und persönliche Meinungen unterscheiden kannst von bezahlten Inhalten. Ja. Und in dem Fall, also genau, ist halt die Frage sozusagen, wenn Lara Loft Geld bekommt dafür, dass sie sagt, dieser Controller ist mega geil, dann möchte ich als Zuschauer das wissen, weil ich mir da nicht mehr sicher sein kann, ist das jetzt gerade ihre wirkliche Meinung, dass das beste Valentinsgeschenk aller Zeiten ist oder nicht. Ja. Wenn sie kein Geld bekommen hat und nur den Controller, dann ist die Frage für mich, wie viel Wert hat der Controller? Lohnt es das für sie, ihre eigentliche reale Meinung zu verraten und mich zu belügen und eigentlich einen Controller und ein Spiel, das sie mega scheiße findet, zu sagen, ey, voll geil, nur weil sie den Controller bekommen hat? Eher nicht. Weil der Controller, also wenn sie kein Geld dafür bekommt und kein Incentive hat, hier irgendwie ihre eigene Meinung zu verraten, dann ist die Frage so, sie hat einen Controller geschenkt bekommen. Wenn sie den in Wirklichkeit scheiße finden würde, dann würde sie ja nichts dazu machen. Das ist richtig, das ist ja dasselbe, als wenn du losgehen würdest und dir diesen Controller selber kaufen würdest. Oder ihr tatsächlicher Lover hätte ihr das zum Valentinstag geschenkt. Ist nicht anders, als wenn ich zum Beispiel sage, boah, Film XY ist super. Was ich damit eher meine, ist dieser Schritt dahinter, dass in dem Fall Microsoft gesagt hat, hier hast du diesen Controller, da ist für mich einfach diese Intention, die an anderer Stelle gar nicht bei Lara Loft passiert oder auch bei Mr. Morgame oder wie sie alle heißen, sondern dass Microsoft bewusst diesen Controller verschickt, bewusst in dem Wissen, dass solche Leute, also ne, weil du hast zum Beispiel keinen bekommen, obwohl du bei Nerdscope ich will jetzt gar nicht, dass dieses Ding aber Flo und Folo haben sicherlich einen bekommen, ziemlich sicher. Ja, und diese haben es wahrscheinlich wieder verpeilt, ein Foto da zu posten. Wobei, da müsste ich oder mal. Oder das Paket liegt doch irgendwo unausgepackt. Ja, wahrscheinlich, es kann sein. Aber das sind halt die Leute, die wirklich regelmäßig, bei Mr. More Game, was er bekommt, das postet er auch auf Instagram. Und das weiß eine Maxi. Und das ist die Frage, ich persönlich würde gerne wissen wollen. So wie Casey Neistat oder Philip DeFranco oder so eine Jessica Nigri oder sowas, die ja bekannt dafür sind, dass sie so Unboxing ihrer Mail machen, also Mail-Unboxing-Sachen. Casey Neistat wird auch super oft Casey Neistat kritisiert dafür. Ganz oft einfach Pakete in der Post von Unternehmen, die halt ganz genau wissen, der wird das vor der Kamera auspacken und unserem Produkt Werbung. Ich hatte neulich so ein Ding gesehen, dafür. Da war er mit einer Fluggesellschaft unterwegs, die ihn eingeladen hat, hat gesagt, hey, wir bezahlen dir den Flug, flieg doch mit uns mit. Und er postete dann die beste Fluggesellschaft der Welt, Doppelpunkt Review. Ne, und ganz viele in den Kommentaren haben dann auch geschrieben, so, alles klar, das ist jetzt hier mittlerweile so ein Verkaufskanal geworden. Denn auch wenn er kein Geld dafür bekommen hat, sondern nur den Flug bezahlt bekommen hat, ist das ja so eine Sache, was ja viele auch im Journalismusbereich immer sagten, wenn du eingeladen wirst nach Dubai, um ein dieses Spiel zu reviewen, verändert das die Art, wie du darüber redest? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also ich glaube, es gibt zwei Probleme. Das eine ist die tatsächliche Rechtslage und nach der ist das, was sie da machen, glaube ich, tatsächlich fragwürdig. Müsste ich mich aber auch nochmal genau erkundigen. Aber nach dem, was dieser Anwalt da schreibt, ist das tatsächlich so. Wir können die maximal einladen, ja, in den Podcast, kann sie uns ja mal sagen. Genau, der andere Punkt ist sozusagen die moralische Verantwortung von YouTubern und die moralische Verantwortung von Marken. Also dürfen Marken sozusagen das ausnutzen, dass sie kostenlose Werbung kriegen, indem sie Leuten für kleines Geld irgendwie Pakete schicken. Und auf der anderen Seite die YouTuber, dürfen die ihren Zuschauern sozusagen ihre eigene Meinung von Produkten, die sie wirklich cool finden, als cool verkaufen, weil sie sich von irgendwelchen Publishern Honig ums Maul haben schmieren lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass dir dieses Problem jetzt durch Xbox tatsächlich gerade relativ bewusst wird, aber im Beauty-Bereich durch diese Sachen wie Glossybox und was auch immer, ist das seit Jahren so. Also guck dir mal die Beauty-Mädels an, die kriegen dauernd Make-up-Sachen geschickt und schminken sich dann damit. Das ist ja das, was ich mit der Beauty to go mal im Fernsehen sogar besprochen hatte, weil sie auch sagte so, nö, also ich weiß gar nicht, was ihr wollt, es ist keine Werbung, weil ich krieg das ja nur geschickt. Doch, es ist irgendwo eben auch Werbung. Ne? Also und ja, wer weiß, vielleicht ist beim nächsten Podcast wissen wir schon mehr. Du hast jetzt noch deine. Ich habe noch ein Thema, wir sind schon bei einer Stunde hier fast, aber ich habe noch ein Thema, über das ich gerne reden würde. Und zwar habe ich tatsächlich jetzt von dir dann erfahren, dass Herr Newstime das selber auch schon beanstandet hat. Sonst habe ich das aber bei niemandem gesehen. Und alle Medien, die ich gesehen habe, haben einfach nur das wieder ausgekotzt, was irgendjemand anderes vorher geschrieben hat, ohne in irgendeiner Form diese Quelle zu checken. Und zwar das Thema die Top 10 bestverdiensten YouTuber in Deutschland. So, bevor du weiterredest, dass es diese News gibt, und zwar, dass es sie überall gibt, ist überhaupt kein Wunder. Es ist die schönste Clickbait-Nummer, die du machen kannst. Es ist so dieses typische Ding, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, aber dem anderen zu neiden, gerade YouTubern oder Influencern, wird ja gerne oft geneidet, so, warum hat der mehr Geld und warum habe ich das nicht? Ja. Warum ist der berühmter als ich? Warum ist er reicher als ich? Hast du nicht gesehen? Das ist so ein Thema, was immer funktioniert, was damals schon in den Tabloid-Magazinen funktioniert hat und was jetzt auch als Clickbait-Überschrift funktioniert. Ja, aber selbst Magazine wie die GameStar machen da Artikel draus, ohne in irgendeiner Form, journalistisch mal drüber nachzudenken und das zu hinterfragen oder irgendwas dazu beizutragen, die posten wirklich die scheiß Pressemitteilung 1:1 in ihr Magazin rein. Und jetzt du. Ja. Du hast dich damit auseinandergesetzt. Genau, ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich habe das zuerst gesehen, glaube ich, in der W&V oder also wirklich so einem Marketingmagazin, die das genauso gemacht haben und meine erste Reaktion war, hä? Wie kann das denn sein? Hier sind nämlich die Zahlen. Die meistverdienenden YouTuber in Deutschland nach AdSense-Einnahmen: Promiflash auf Platz 1 mit 916.000 Euro und 916.088 Euro. Ich mache kurz einen Erklärbreak. Ja. Das will ich jetzt nämlich neuerdings machen. Erklärbreak. Diese ganzen Anglizismen, die wir hier nämlich verwenden, die verwirren viele Zuschauer. AdSense bedeutet, dass die Klicks, die du machst mit deinem Video, die werden gegengerechnet mit, es gibt diesen TKP, das heißt, bei 1000 Klicks bekommst du so und so viel Euro. Ja. Ungefähr einer ist so der ungefähr Standard. Euro, sagt man, es gibt auch Leute, die haben 10 Euro, aber der ungefähr dieser Euro ist ein Standard und das wird gemacht durch so die typischen Google-Anzeigen, YouTube gehört ja Google, die dann vor euren Videos laufen, so Werbeschaltungen und das nennt man AdSense. Genau, also AdSense ist auch einfach das Unternehmen, der Unternehmensteil von Google, der diese ganze andere Google-Werbung macht, die man überall sieht. Und das ist halt auch das, worüber die YouTuber eben diese 55% bekommen, YouTube behält 45% und alles darüber hinaus sind Product Placements oder sonstiges. Genau, Product Placements. Also alles, was quasi nur durch diese YouTube-Werbung an Pre-Roll-Spots, also diese Sachen, die man da überspringen kann am Anfang, die da laufen, oder diese Banner-Werbung, die man an der Seite sieht, das ist die AdSense-Werbung. Und laut dieser Pressemitteilung verdient Promiflash 916.000 Euro 88 Euro. Also 916.000 Euro 88. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass die so also, groß sind. Du hattest mir vorhin gesagt, die machen wie viel Klicks? Ich glaube 77 Millionen Views im Monat. Krass. Die haben gestern 38 Videos an einem Tag hochgeladen. was mich so direkt stutzig gemacht hat, ist, dass selbst ich in meinen eigenen YouTube Analytics, also der Datenanalyse, die YouTube einem zur Verfügung stellt, nicht genau einsehen kann, wie viel Geld ich am Ende des Monats, und meistens ist es mehr als ein Monat, weil ich nicht über die Schwelle von irgendwie 70 Euro komme, die man mit YouTube-Einnahmen machen kann, ja. Aber die ich am Ende des Monatszeitraums überwiesen bekomme, weil selbst in den Analytics diese Zahl geschätzt wird. Und erst wenn du tatsächlich die Überweisung bekommst, dann siehst du, wie viel Geld das am Ende war. Ja. Und deswegen hat es mich sehr gewundert, dass irgendjemand angeblich diese Zahlen eben nicht nur von Promiflash, sondern auch auf Platz 2 ist Bibis Beauty Palace mit 513.534 Euro. Auch wieder sehr genaue Zahlen. Dann Paluten, Maisspaß.de, The Voice Kids, Entertainment Access, Rammstein, German Let's Play, Gronkh und Kongcrafter. Und bei allen wissen die das auf den Euro genau, wie viel Geld die einnehmen. Völliger Bullshit, weil niemand hat diese Zahlen außer die jeweiligen YouTuber selbst und die werden denen das nicht gegeben haben. Also habe ich dann direkt mal nachgeforscht. Etwas, was all diese fucking Magazine nicht gemacht haben, von woher diese Informationen kommen. Und da ist tatsächlich, wenn man das dann zurückverfolgt, irgendwann eine Quelle, eine Pressemitteilung von einer Agentur namens Faktenkontor. Okay. Wunderschön, dass der Name Fakten da in dem Namen drin kommt. Die, und dann, wenn man diese Pressemitteilung durchliest, das hat der Newstime, muss man echt sagen, Props an den Newstime, tatsächlich auch recherchiert als einziger anderer Mensch anscheinend, anhand eines sogenannten YouTube-Relevanzindexes, den diese Agentur selber erfunden hat, ja, haben die rausgefunden, wie viel Geld diese YouTuber machen. Völliger Bullshit. Es gibt diesen YouTube-Relevanz-Index ja nicht, ne? Also, es gibt den. Den haben die erfunden. Das ist so, als würde ich ihnen sagen, David, wenn ich deine Views durch deine Abonnenten teile, das mal 3 multipliziere. Und dann den Blase-Index dagegen halte. Und den Blase, das ist der Blase-Index, den ich dir gerade vorrechne. Das ist der Algorithmus, den ich erfunden habe. Und dann multiplizierst du das mit der Quadratwurzel von 37. Ja. Das ist nämlich der YouTube-Relevanz-Index. Dann weiß ich, wie viel Geld du verdienst. Dann hast du 510.034 Euro gemacht. Ja. Der Witz ist ja, das kann ich ja mal aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich sehe ja, jeden Monat kriege ich von Studio 71 die Abrechnungen für meinen Kanal. Und da ist es so, klar, meine Zahlen, die schwanken hin und her, weil ich habe in einigen Monaten, wie jetzt im Dezember, mache ich immer mehr Videos. Das ist anders als bei Leon Mascher und Co., die dann mehr machen, weil sie mehr Geld verdienen können. Ist bei mir immer, bei mir kommen die Awards. Mhm. Das heißt, da bringe ich immer beste Spiele, beste Soundtracks. Da habe ich immer wahnsinnig viel zu tun, was mich übertrieben nervt jedes Jahr. Aber ich liebe diese Awards halt. Mhm. Dadurch habe ich da immer ein bisschen mehr Einnahmen. Hatte aber jetzt zum Beispiel gesehen, weil ich meine Steuersachen gerade gemacht habe, September, Oktober, November hatte ich zum Teil weit über 1.000 Euro mit den AdSense-Einnehmen, was total drüber ist, weil in der ersten Hälfte des Jahres hatte ich zum Teil nur 200 bis 400 mhm. Euro. Und das ist ein ganz klassisches Bild bei YouTube, dass die AdSense, der Wert der AdSense-Einnahmen, der TKP sozusagen, der schwankt extrem. Ja, und der steigt gerade gegen das Weihnachtsgeschäft natürlich nochmal mehr, weil dann mehr Marken Werbung schalten und ja, so weiter. Das heißt, du kannst also auch nicht, du kannst das gar nicht so genau ausrechnen. Klar, wenn du einen Schnitt nimmst und das dann sagst du, okay, der Schnitt des TKPs, der ist in dem Jahr ungefähr so gewesen, aber du kannst nicht an einem Punkt des Jahres den TKP nehmen und damit den dann multiplizieren mit den Views. Nein, kannst du überhaupt nicht. Du hast ja das Thema Entmonetarisierung, du hast bei jemandem wie Gronkh ja auch Videos, die entmonetarisiert wurden. Gronkh ist hier mit auf der Liste. Ja, Flo zum Beispiel hat ja auch erzählt, dass er letztes Jahr hat er uns erzählt, dass er bis zu 80% Werbeeinbußen in Teilen, also ist jetzt nicht mehr so, aber er hatte eine Zeit lang so, dass 80% der Videos, die er hatte, einfach sofort demonetarisiert wurden. Genau, sowas ist hier nicht mit eingerechnet worden, garantiert. Dann das Thema, dass also Gaming und Beauty verdient viel mehr Geld als jemand wie Promiflash. Ja. Weil Promiflash macht einfach News zu Popkulturthemen. Das ist jedes Mal was anderes. Da kannst du als Werbetreibender nicht so genau schalten. Bei Gronkh, und das da sind doch jeder Game. Ja. Ja, jeder Gaming-Publisher weiß, ich kann bei Gronkh Werbung schalten, weil ich weiß, 100% seiner Zielgruppe interessiert sich auch für Videospiele. Bei Promiflash kannst du es nicht genau machen, bei Spaß.de kannst du es nicht genau machen, bei The Voice Kid kannst du es nicht genau machen, aber bei German Let's Play, bei Gronkh, bei Kongcraft, bei Miss Beauty Pills, bei Paluten, da kannst du es genau machen. Das heißt, also ich glaube, dass da einfach wirklich, das ist eine Agentur, die hat sich gedacht, ey, wir denken uns jetzt so einen Index aus, damit holen wir Kunden rein und um diesen Index zu promoten, denken wir uns völlig fiktive Bullshit-Zahlen aus, die, also das kann tatsächlich von der Höhe, dass das die Top 10 Verdiener sind, das kann theoretisch sogar sein, die Summen stimmen überhaupt nicht, aber von den Views her sind das tatsächlich die Top 10 meist geguckten Videos, Kanäle und dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, dass sie viel Geld verdienen, auch noch mehr Geld verdienen, als jemand, der weniger Views macht, aber so einfach ist es halt nicht und das ist einfach so eine Bullshit-Agentursache, wo sich irgend so eine völlig inkompetente Agentur hinsetzt und sagt, wir denken uns einfach irgendwelche Zahlen aus und machen damit Promo für unsere Leistung. Sowas kotzt mich an. Ja, mich würde nicht wundern, wenn sich herausstellen würde, wenn man noch weitergraben würde, dass die Agentur Faktenkontor irgendwie mit Promiflash oder so zusammenhängt, weil üblicherweise ist es ja gerne mal so, dass solche Listen gerade irgendwie dann veröffentlicht werden, wenn es dann auch der eigenen Marke noch vielleicht mal gucken. Also ich weiß nicht. Es gab immer diesen Mediakraft. Mediakraft beziehungsweise Christoph Krachten hat ja die Videodays erfunden, sagt er immer, beziehungsweise zumindest mit organisiert. Und dann gab es diesen Award. Ja, den Play Award. Wo komischerweise ganz viele Mediakraft-Talents immer gewonnen haben. Und auch Christoph Krachten selber mehrfach nominiert war mit oder Produktionen, die seine Produktionsfirma produziert hat. Sehr lustig, sehr zufällig. Das ist ganz immer ganz komisch. Gut, wenn man solche Hintergründe ein bisschen kennt. Ja. Aber dafür hört er diesen Kanal, diesen Podcast, Zu wissen. Vielleicht haben die ja tatsächlich auch irgendwelche Insights, die niemand sonst hat, würde mich sehr wundern, aber diese Zahlen eurogenau hat niemand. Selbst YouTuber nicht selber, es sei denn, sie gehen rein und zählen ihre Kontoauszüge aus dem letzten Jahr einfach 1:1 zusammen. Kann nicht sein. Ich weiß ganz häufig nicht, was ich bekomme. Flo, mit dem sprechen wir auch, weil der zum Beispiel uns auch sagt, so, er kann dann zum Teil einsehen, und da spinnt auch das Google AdSense-System dann zum Teil oder die Google Analytics, die zeigen dir nicht korrekt an, was du bekommst. Dann kommt ja noch dazu, was dein Netzwerk für dich mit den eigenen, die haben ja dann auch nochmal einen Zusatz an AdSense. Das stimmt, die Exklusivvermarktung bei Gronkh zum Beispiel, der ist bei Studio 71, die haben Exklusivvermarktung über 71 Media und das heißt, da wird sicherlich, also völlige Bullshit-Zahlen, das kann tatsächlich nah an die Realität rankommen, was das Ranking angeht. Vielleicht verdient im Beauty Place auch tatsächlich 500.000 durch AdSense, aber alles andere, also das ist im Detail völliger Bullshit und man hätte es halt nicht, also A, nenn deine Agentur bitte nicht Faktenkontor, wenn du keine Fakten lieferst und B, tu nicht so, als würdest du es auf einen Euro genau ausrechnen, dann sag doch lieber, wir haben geschätzt und wir glauben, dass es ungefähr 500.000 ist. Was sollen diese Bullshit genau zahlen auf Euros? Weil wenn du schätzt, dann schätzt du nicht, oh, dieser YouTuber hat 429.348 Millionen Dollar eingenommen. Aber wenn ich dich hier so ranten höre, ich würde am liebsten jetzt einen Boxkampf zwischen dir und dem Typen von Faktenkontor, dem Chef von Faktenkontor oder der Chefin, man weiß es ja nicht. Das machen wir. Wie gesagt, gerne eure Vorschläge. Haben wir noch ein Thema, Robin? Nee, das war's. Das war's. Wir sind jetzt durch. Dann haben wir einen langen Podcast gemacht. Das hat mir heute mit dieser neuen Staffelung tatsächlich auch so gut Spaß gemacht. Ja, und wir haben ja auch eine Woche ausgelassen. Deswegen ist es auch okay, glaube ich, wenn wir ein bisschen länger sind. Genau, das können wir gerne machen. Die Leute haben uns schon vermisst. Wir werden in den nächsten Wochen gucken, ob wir vielleicht das ein oder andere Format noch mit reinnehmen. Wir werden vielleicht auch zum ersten Mal einen Gast haben. In einem der nächsten Folgen. Wir hatten letztes Mal schon angekündigt, der Tomek, der hat sich bei uns gemeldet. Der hat uns jetzt nochmal angeschrieben. Der wäre eigentlich gerne heute schon vorbeigekommen, aber wir hatten jetzt so viel nachzuholen, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal. Genau, den holen wir dann in einer der nächsten Wochen dazu. Bis dahin sagen wir erstmal tschüss, die Lester-Schwestern müssen ihre Stimmen schonen und neue Sachen heraussuchen. Wie immer, wenn ihr Themen habt, unter Hashtag Lester-Schwestern gerne an uns twittern. Ich bin raus. Robin, schöne Woche dir. Dir auch und euch auch. Tschüss. Ciao.